Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Neunte Folge. American Hero 1. Eine Erinnerung von Lowell Benedict, Sekretär und Reisebegleiter von Wladimir Horowitz seit 1940. Ich dachte, das Leben eines reisenden Virtuosen wäre das glanzvollste der Welt. Es war das goldene Zeitalter der Züge. Die Salons, Ankleidezimmer und Schlafräume waren außergewöhnlich komfortabel und schön. Er war aber aufgrund der Konzertreisen extrem angespannt. Aufführungen waren traumatisch für ihn. Sie kosteten ihn eine gewaltige Anstrengung. Er hatte schon genug damit zu tun, reisen und spielen zu müssen. Daneben tat er nichts, rein gar nichts, während der 5 Monate, die er unterwegs war. Während des Sommers bereitete er ein Programm vor. Hatte er es einmal im Kopf, widerfuhr ihm nie ein Gedächtnisfehler. Am 28. November 1940 erschien in der New York Times ein Inserat. In der Rubrik Domestic Help Wanted wurde nach einem Reisebegleiter und Sekretär for one of the world's greatest artists gesucht. Lowell Benedict, ein 21-jähriger Student, der aus finanzieller Not das College hatte verlassen müssen, wurde engagiert, weil er kein Musiker war, sondern ein geduldiger Zuhörer. Wladimir Horowitz in den frühen 40er Jahren auf dem Weg zum American Hero. Zeit seines Lebens hatte er viele seiner Recitals mit Bach-Bearbeitungen von Ferruccio Busoni eröffnet. Zwar hatte er den 1924 gestorbenen Italiener nicht kennengelernt, fühlte sich ihm aber wegen der Farbigkeit des Klaviersatzes wahlverwandt. Lese er die Noten von Komponisten, die auch als Virtuosen tätig waren, so sagte Horowitz, wisse er genau, wie sie spielten. Mit dem Choralpräludium »Nun komm der Heiden Heiland« hat er einige Konzerte des Jahres 1942 eröffnet. Vielleicht waren die Bach-Bearbeitungen von Ferruccio Busoni, mit denen Horowitz in den 40er Jahren einige seiner Recitals eröffnete, ein geheimes Stoßgebet. Nun komm der Heiden Heiland. Er fühlte sich von seiner Agentur ausgebeutet und wollte sich nicht länger für Provinzauftritte, von Columbia hochtrabend als Community Concerts bezeichnet, von Stadt zu Stadt hetzen lassen. Nur mit Mühe hatte er durchsetzen können, einen Tag vor den Konzerten anzureisen und erst am Nachmittag des nachfolgenden Tages abzureisen. Statt vieler mäßig bezahlter Konzerte im Niemandsland der Musik wollte er wenige in den Metropolen spielen. Überdies erwartete er, dass Columbia die Gagenkommission von 20%, in Chicago sogar von 40% herabsetze. Da seine Bitten und Vorschläge unbeachtet blieben, teilte er Arthur Judson mit: Sie lassen mir keine andere Wahl, als die schmerzliche Alternative, all unsere Vorhaben und Arrangements für die Saison 1941-1942 zu sistieren und damit auch eine Partnerschaft zu beenden, die zu beider Seiten Freude und Vorteil 13 Jahre gedauert hat. Die Vertragsstreitigkeiten sollten ein Jahr später zur Trennung führen. Bei seinen Konzerten ging Horowitz durch ein Fegefeuer. Er spielte, als müsse er sich von Mal zu Mal durch einen doppelten, einen dreifachen Salto Mortale der Virtuosität beweisen. Dass kurz darauf bei der Verletzung des Fingers, den er sich in eine Tür eingeklemmt hatte, seine Nerven noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden, zeigt sich daran, dass er fast 8 Monate bis Ende 1940 nicht spielen konnte. Aber auch wenn er sich in eine alles andere als splendide Isolation zurückzog, schlug in ihm ein anerkennungsbegehrliches Herz. Ihn, den Fremdling mit dem Pathos des Außenseiters im Herzen, erfüllte es mit Stolz, als er Anfang 1942 erfuhr, dass ihm die amerikanische Staatsbürgerschaft zuerkannt wurde. Am 15. Januar 1942 eröffnete er ein Konzert in Philadelphia mit einem patriotischen Bekenntnis. Er spielte sein Arrangement von »The Star-Spangled Banner«. Das mag an Felix Mendelssohn erinnern, der in seiner Reformationssymphonie mit einem lutherischen Choral gleichsam den Eintrittspreis zur europäischen Zivilisation zu bezahlen versuchte. Danach zeigte er wieder das für ihn typische Doppelgesicht, das des sanften Engels und das des Teufels. 4 Sonaten von Domenico Scarlatti folgten Werken von Chopin, im zweiten Teil die 6. Sonate von Sergei Prokofjew und der Danse Macabre von Camille Saint-Saëns. Unter den Werken von Chopin waren die Mazurken in F-Moll, Opus 63 Nummer 2 und in Cis-Moll, Opus 63 Nummer 3, sodann das Nocturne E-Moll, Opus 72 Nummer 1. Die beiden Mazurken finden sich bis 1950 immer wieder in seinen Programmen. Aufnahmen von Chopins Masurken in F-Moll und in Cis-Moll, Opus 63 Nummer 2 und 3, offenbaren ein Spezifikum seines Spiels, das rhythmische Timing, das Rubato mit Wimpernschlag kurzen Pausen und Beschleunigungen, die differenzierte polyphone Stimmführung. Im zweiten Teil seines Konzerts vom Rundfunk landesweit als Geburtstagsgruß an den Präsidenten der USA, Franklin D. Roosevelt, übertragen, spielte er die sechste Sonate von Sergei Prokofjew und den Danse Macabre von Camille Saint-Saëns. Das nekromantische Gespensterstück schildert den Tanz von Skeletten in einer Grabkammer. Er spielt es, typisch für seinen Stil der 40er Jahre, mit kaltem Feuer. Die Klangfülle und die Kontraste der Sonorität, erreicht durch feinste Abschattierungen mit dem Una-Corda-Pedal, sind einzigartig. Diese Aufnahme von Camille Saint-Saëns Danse Macabre ist eine der drei Aufnahmen, die Horowitz zwischen 1941 und 1945 machen konnte. Die Plattenproduktion war, wie schon früher erwähnt, fast ganz zum Stillstand gekommen, weil Schellack als kriegswichtiger Stoff einbehalten wurde. Nachdem er am 6. März 1942 sein zweites Recital in der Carnegie Hall gespielt und die Einnahmen dem Roten Kreuz gespendet hatte, wurde er von dem Komponisten Virgil Thomson, der als Kritiker für die Herald Tribune schrieb, als Meister der Entstellung und Übertreibung angegriffen, der nur ein Ziel habe, um das Publikum zu buhlen. Prompt ließ er die noch ausstehenden Konzerte an der Ostküste absagen. Im späten Frühjahr ging er nach Kalifornien, um sich zu erholen und den schwer erkrankten Sergei Rachmaninow zu besuchen und mit ihm zu musizieren. Nachdem der Gott seiner Jugend gestorben war, sagte Horowitz für einen Monat alle Konzerte ab, bis auf eines. Mit diesem ersten Konzert nach dem Verlust des besten Freundes avancierte er zum American Hero. Bei einem Warbond-Konzert in der Carnegie Hall stimmte er am 25. April 1943 unter Arturo Toscanini einmal mehr die Hymne der Klaviervirtuosen an, das B-Moll-Konzert von Peter Tchaikovsky. Die Erlöse des Benefizkonzertes waren für die Kriegsanleihen bestimmt. Die Donatoren mussten Bonds erwerben, die zwischen 25 und 50.000 Dollar für die teuersten Logen kosteten. Der Erlös betrug 10.190.045 Dollar. Dank der landesweit übertragenen Aufführung gewann Horowitz das blaue Band der Virtuosität. Der Mitschnitt wurde, obwohl erst 1959 veröffentlicht, zur Referenz und gewiss ist er allen Horowitz-Verehrern viel bekannter als der Mitschnitt einer von George Sell geleiteten Aufführung am 12. Januar 1953 in der Carnegie Hall zur Erinnerung an das Debüt am 12. Januar 1928. Zumindest soll aber der Schlusssatz der Toscanini-Aufnahme einen Eindruck geben von einer Aufführung, für die der Maestro seinem Solisten und seinem Orchester 42 Orchesterproben abverlangt hatte. 42 Proben? Warum? Das technische Niveau von Toscaninis NBC Orchestra war kaum zu überbieten. In seinem Essay über die Meisterschaft des Maestro merkte Theodor W. Adorno an, seine Aufführungen blitzten und funkelten, als wären sie verchromt. Lückenlos fügten sich die Rädchen des Spielapparats ineinander und ihr Abschnurren zauberte den Schein unausweichlicher Notwendigkeit hervor. Sein Perfektionsideal ist gewonnen in der engsten Fühlung mit der Apparatur des Orchesters. Horowitz war dieses Perfektionsideal, von Adorno als Barbarei der Vollendung kritisiert, ganz und gar fremd. Er hat einmal gesagt, dass wer ein Stück 99 Mal übe, es im Konzert zum 100. Mal übe. Sein Ziel war nicht das perfekte Fertigfabrikat, sondern die in fließender Erscheinung sich zeigende Werkgestalt. Bei den Proben für das Tchaikovsky-Konzert ging es also schwerlich um die Bewältigung technischer Probleme, sondern um deren Entmaterialisierung, einmal mehr also um die romantische Grenzüberschreitung. Vielleicht ging es auch um einen Machtkampf zwischen dem Dirigierdutsche und dem Pianisten. Horowitz spielt nicht lauter, aber sonorer als seine Kollegen, nicht rascher als einige andere, aber gespannter und nerviger im Zugriff. Das rundorchestrale Forte der Akkordballungen bei feinster Abstufung der Einzeltöne oder die Werf der Doppeloktaven erklärt sich nicht durch die Wucht des Anschlags, sondern durch das blitzartige Zurückfedern der Hände. Grandios ist die Vorbereitung dieser Oktavgänge durch das gewaltige Orchestercrescendo mit seinem leichten Stringendo-Impuls. Thank you. Obwohl Toscanini und Horowitz den Mitschnitt des Tschaikowski-Konzertes freigaben, wurde er erst 1959 veröffentlicht. Zu einem Zeitpunkt, da es um den schon 7 Jahre lang pausierenden Pianisten immer stiller geworden war. Das Ende des Krieges hatte Horowitz, um den biografischen Faden aufzunehmen, mit den Salutschüssen seiner Oktaven gefeiert. Er hatte den Marsch aller Märsche, Philipp Sousas »The Stars and Stripes Forever«, transkribiert. Er sah darin das passendste Dankesgeschenk an seine Fellow Americans und ganz sicher auch die Gelegenheit, den Eindruck zu erwecken, dass das Klavier von 4 oder 6 Händen gespielt wird. Die Daumen spielen das Hauptthema und dazwischen begibt sich ein Fingerballett mit dem Getriller der Piccoloflöten, mit einem Posaunengeschmetter und einem Oktavengedonner. Der Marsch machte so viel Furore, dass er ihn am 9. März 1945 auf Bitten von Bürgermeister Fiorello La Guardia im Central Park spielte, vor 100.000 Menschen, die das Ende des Krieges feierten. Er war zwar schon einmal zu hören, dieser Marsch, dieses wilde Fingerballett, aber für das Da Capo gibt es einen guten Grund. Es handelt sich eben um einen höheren, herrlichen Jux, über den sich mit Alfred Polgar sagen lässt, das ist schon eine Kunst, auch wenn es nicht gerade Kunst ist. Thank you. Wanda Toscanini hat, wie David Duval berichtet, im Scherz gesagt, dass sie womöglich nicht Mrs. Horowitz geworden wäre, wenn er sie nicht mit den Mazurken von Chopin verzaubert hätte. Jede Mazurka sei reinstes Gold, hat er in einem Gespräch gesagt und einen Satz aus der Chopin-Biografie von Franz Liszt erinnert, dass man für jede einzelne Mazurka einen großen Pianisten brauche. Entscheidend wichtig seien, so Liszt, die feinsten Rückungen des Rubato. Was Rhythmus und Rubato angeht, so hat Horowitz betont, gäbe es keine Regel. Nuancen, Details, winzige Variationen machen Größe aus. Übertreibungen oder gewollte Größe, zu viel Rubato hier, zu viel Emphase dort, lassen Größe in die Trivialität umschlagen. Der Rhythmus der Mazurken bietet ein Beispiel. Jede einzelne ist ein Poem. Der Rhythmus ist, wie jedermann weiß, ein Dreierrhythmus. Stark, schwach, stark. In manchen Mazurken beginne ich mit diesem Rhythmus. Doch dann verändere ich das und spiele einige Takte oder eine ganze Phrase ohne den genau markierten Mazurkenrhythmus, sondern mit dem inneren Rhythmus der Phrase. Die Mazurken sind eben keine genau markierten Tänze, sondern Tongedichte. Dieses interpretatorische Credo entspricht einem Gedankengang aus Busonis Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Die Notation von Musikstücken ist zuerst ein ingeniöser Behelf, eine Improvisation festzuhalten, um sie wiedererstehen zu lassen. Jene fällt sich aber zu dieser wie das Porträt zum lebendigen Modell. Der Vortragende hat die Starrheit der Zeichen wieder aufzulösen und in Bewegung zu bringen. Die Gesetzgeber aber verlangen, dass der Vortragende die Starrheit der Zeichen wiedergebe und erachten die Wiedergabe für umso vollkommener, je mehr sie sich an die Zeichen hält. Genau darin liegt die fantastisch delikate Kunst des Chopin-Interpreten Wladimir Horowitz. Er löst die starren Zeichen wieder auf. Für die zwei nun folgenden Aufnahmen der Cis-Moll-Mazurka, Opus 50 Nummer 3, aufgenommen am 30. Dezember 1949 und am 15. Februar 1973, gilt eine weitere Maxime Busonis. Große Künstler spielen ihre eigenen Werke immer wieder verschieden, gestalten sie im Augenblicke um, beschleunigen und halten zurück. Frédéric Chopin, Mazurka Cis-Moll, Opus 50 Nummer 3 oder Die Metamorphose eines Werks. Darin liegt der Rang der Interpretation, im selbstständigen Moment interpretatorischer Subjektivität, nicht in der positivistischen Wiedergabe. Auf die Frage, was Horowitz nicht lag oder gar, was er nicht konnte, wurde neben Beethoven vor allem Mozart genannt. Dass er ihn anders gespielt hat als die Spezialisten, mit reicheren farblichen Valeurs, mit stärkeren agogischen Nuancen, mit schärferen Akzenten, rechtfertigt schwerlich eine Anklage wegen virtuoser Schändung. Im Gegenteil, die Aufnahme der Sonate in F-Dur, Köchelverzeichnis 332 vom 6. November 1947, ist ebenso unorthodox wie faszinierend. Horowitz entspricht den wechselnden Affekten des Eingangs-Allegro durch die Nuancen der Artikulation, das Filigran der Verzierungen, die Flexibilität der Dynamik und die fein changierende Palette der Farben. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 9. Folge einer 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting, eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zuletzt hörten Sie Wladimir Horowitz mit dem Kopfsatz der Sonate F-Dur, Köchelverzeichnis 332 von Wolfgang Amadeus Mozart.